Gerhards Weihnachtsgast von Frieda Hoffmann. Ich habe 2 Mark zu Weihnachtseinkäufen, sagt der 6-jährige Gerhard zu einer jungen Verkäuferin im Galantier-Warengeschäft. Das junge Mädchen lächelt freundlich. Was willst du dafür kaufen? Ich weiß es noch nicht, antwortete der Kleine bedächtig. Da es Überraschungen sein sollen, konnte ich niemand fragen, und ich bin noch so klein. Ich bin gerade frei und will dir gern helfen, sagte das Mädchen. Ich hatte einen kleinen Bruder, der in deinem Alter gestorben ist. Sie ging um den Ladentisch und gab Gerhard die Hand. Wie heißt du? Fragte er. Eva Müller, wie viel Geschenke gebrauchst du? Gerhard erklärte es und nach einer halbstündigen Beratung legte er 2 Mark auf den Ladentisch, wofür er die hübsch verpackten Geschenke in Empfang nahm. Danke dir vielmals, Eva. Wirst du auch ein fröhliches Fest haben? Sie sah in Gedanken an ihr einsames Zimmer traurig aus. Nein, nein, lieber Junge, ich bin hier ganz fremd und weit fort von all meinen Lieben, aber ich wünsche dir recht frohe Weihnachten. Er legte die Pakete aus der Hand und umschlang sie mit seinen Ärmchen. Du bekommst gewiss viele Geschenke, tröstete er sie. Als er abends in seinem Bettchen lag und die Mutter ihm nach dem Gebet einen Gute-Nacht-Kuss gab, sagte er, »Liebe Mama, darf ich mir auch jemand zur Bescherung einladen, wie du es Hans und Anna erlaubt hast?« »Warum nicht, Liebling? Wir wollen morgen darüber sprechen.« Sie küsste ihn nochmals, bevor sie ging. Gerhard lag lange wach und grübelte über etwas sehr Schönes. Als er am nächsten Morgen allein mit seiner Mutter war, kletterte er auf ihren Schoß und erzählte ihr von der jungen Verkäuferin. »Sie ist so gut, Mama, und nun ist sie im Fest ganz allein. Weißt du noch, wie wir weinten, als Vater am Heiligabend nicht bei uns war?« Frau Dr. Ahrens beugte sich zärtlich über das ernste Gesicht ihres Nesthäkchens. »Lieber Gerhard, wir können sie doch nicht über Nacht behalten.« »Doch, Mama, du hast ja unserem Kinderfräulein Urlaub gegeben. Eva kann in ihrem Zimmer schlafen und sie soll dir gar nicht zur Last fallen. Ich will sie ganz allein unterhalten.« »Ich will es mit Papa besprechen, mein Junge.« Frau Doktor ging schon am anderen Tage mit Gerhard zusammen zu seiner neuen Freundin, die ihr einen so guten Eindruck machte, dass sie für die Festtage eingeladen wurde. Das junge Mädchen nahm die Einladung beglückt an. Nach dem Ladenschluss saß sie mit Gerhard in dem freundlichen Schulzimmer. »Mama sagt, ich darf bis zur Bescherung ganz allein bei dir bleiben. Es wird bald klingeln. Für dich liegt auch etwas unter dem Tannenbaum«, sagte er geheimnisvoll. »Nun freust du dich doch«, fragte er zärtlich. Eva nahm ihn auf den Schoß, wo ihr kleiner Bruder so oft gesessen hatte. »Du bist ein lieber, guter Junge. Ich freue mich von ganzem Herzen auf das schöne Christfest.«